Kundgabe 954, empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1939. Wachet und betet. Versuchungen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Dieser Worte sollt ihr immer eingedenk sein, denn ihr steht in ständiger Gefahr, dass der Seele Schaden zugefügt werde durch geistige Lauheit. Immer wachsam sein schützet euch vor plötzlichen Angriffen des Widersachers. Er findet euch immer gerüstet zum Kampf, so ihr betet. Und es wird ihm nicht leicht werden, euch anzugreifen. Denn alles Übel auf der Welt kommt von ihm. Er sucht in die Herzen der Menschen, den bösen Samen auszustreuen. Er legt alle Begierde in diese, und wo der Mensch nicht achtsam ist und des Gebetes vergisst, dort findet der Widersacher guten Boden. Das heißt, es wird nur allzu gern dem Beachtung geschenkt werden, was die Sinne des Menschen reizt. Und so werden immer solche Menschen den Versuchungen erliegen, denn es fehlt ihnen die Kraft, sich gegen die Angriffe des Feindes zu wehren. Und doch steht euch so großer Beistand zur Verfügung. Ihr dürfet nur wollen, und es sichert euch der Herr seine Hilfe zu. Wachet und betet. Erkennet klaren Geistes, wie ihr allen Versuchungen entgehen könnt, wenn ihr euer Herz dem göttlichen Heiland zuwendet und ihr ihn um Hilfe anrufet. Nur verlasset euch nicht auf die Hilfe, die euch irdisch geboten wird. Suchet nicht dort Ersatz zu finden für die reine göttliche Lehre. Und betet auch da nun wieder, auf dass der Herr euch und euer Wirken auf Erden segne. Bedenket aber auch, wie wertvoll es ist, wach zu sein in geistiger Beziehung und wie deshalb ein jeder Tag genützt werden soll zur Vermehrung des geistigen Reichtums. Bedenket, dass gerade die Gleichgültigkeit der Menschen ein so ungeheures Elend heraufbeschworen hat. Und es hat der Widersacher ein gar leichtes Spiel, wo ihm nicht ernstlich Widerstand entgegengesetzt wird. Und darum ist sein größtes Bestreben, die Menschen in einen Ermüdungszustand zu versetzen. Und gibt nun der Wille des Menschen nach, so wird sich sehr bald alles Göttliche im Menschen nicht mehr behaupten können. Und das Ende wird sein völliger Abfall von Gott und ein ständiger Rückgang im geistigen Wissen. Und so befolge stets unseren Rat, dich keinesfalls in solche Gefahr zu begeben, wo du doch das beste Mittel in der Hand hast, dem Vater im Himmel näher zu kommen, indem du dich nur immer wieder in innigem Gebet dem Vater im Himmel empfiehlst und dich seinem Willen gern und freudig unterstellst. Dann wirst du der Gefahr, die dich umlauert, sehr bald Herr werden und durch das Gebet auch vollauf gestärkt sein im Kampf gegen die gottfeindliche Macht. Es kann der Mensch sehr wohl allen Anfeindungen aus dem Wege gehen, so er sie nur recht erkennt als solche. Je wachsamer du aller Geschehnisse um dich achtest, desto eher wirst du diesen aus dem Wege gehen können, und es werden die Versuchungen nicht so an dich herantreten. Darum wachet und betet. Und es wird der Herr euren Eifer lohnen und euch nicht Schaden nehmen lassen an Leib und Seele. Amen.